Deutschlandradio Kultur. Studio 9. Interview. Einen umfassenden Forderungskatalog will die CSU also der CDU am Sonntag präsentieren. Mehr Bayern in Berlin ist das Ziel. Werner Weidenfeld ist Professor an der Universität München und Direktor des Zentrums für angewandte Politikforschung. Guten Tag, Herr Weidenfeld. Guten Tag. Das ist jetzt der x-te Versuch der CSU, die große Schwester auf ihre Linie zu bringen. Meinen Sie, das wird diesmal funktionieren? Also die CSU will auch mit einem solchen Schritt ihr Sonderprofil pflegen. Das ist ja die Tradition und auch Teil des Erfolgs der CSU, dass sie eigentlich immer wieder drängt, fordert, einen besonderen Kurs einschlägt. Und wenn die CDU einfach beidrehen würde, würde die CSU sich ein neues Thema suchen, weil einfach nur still sein würde nicht den Erfolg der CSU bringen. Das, was die CSU immer nur im Auge halten muss, ist, dass sie eine gewisse sensible Balance halten muss. Es darf nicht einfach umkippen in bloße Zerstrittenheit, dann verlieren beide Unionsparteien. Aber solange sie das immer wieder versucht, in der Balance zu halten, ist es Teil ihres traditionellen Erfolgs. Finden Sie, dass Seehofer gerade diese Balance hält? Also Seehofer ist dabei, etwas überzukippen in das Zerstrittenheitsimage. Und da muss er vorsichtig sein. Denn dann verliert auch er. Sie können ja auch bei den Umfragen und bei den Abstimmungsergebnissen innerhalb der CSU sehen, dass das immer wieder schwankt, ob man damit zufrieden ist, welchen Sonderkurs er gerade so fährt. Schauen wir uns, Herr Weidenfeld, mal diesen Forderungskatalog an. Der ist ja jetzt schon bekannt. Da steht zum Beispiel drin, schnellere Rückführungen, Ausweitung der Zahl sicherer Herkunftsländer, bessere Integration. Ich meine, das sind alles Dinge, die die Bundesregierung entweder bereits umgesetzt hat oder woran sie gerade arbeitet. Ja. Es gibt nur einen einzigen Punkt, da stimmt es nicht, und das sind die Obergrenzen für Flüchtlinge. Da hat Merkel schon gesagt, lässt sie nicht mit sich reden. Herr Weidenfeld, entscheidet die Einführung von Obergrenzen angesichts sinkender Flüchtlingszahlen wirklich über das Schicksal der Bundesregierung im Augenblick? Nein, das ist jetzt ein Symbolkampf. Dieser Begriff Obergrenze, der am Ende gar nicht realisierbar ist vor dem Hintergrund unseres Grundgesetzes in aller Schärfe, aber der hat von Anfang an gewissermaßen diese Symbolperspektive geboten, dafür oder dagegen. Obergrenze. Insofern taucht das entsprechend immer wieder auf, aber das Grundproblem, das hinter alledem steht, auch bei dem Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern, geht ja weit über die Flüchtlingsfrage hinaus. Es wäre ja naiv, jetzt anzunehmen, wenn Sie irgendeine Detaillösung in Sachen Flüchtlingsfrage haben, damit hätten Sie gewissermaßen den Rechtspopulismus gelähmt in Deutschland. Na, die suchen dann ein anderes Thema. Das, was wir erleben, ist eine gewissermaßen Veränderung des Stimmungsmilieus in dieser Republik. Das sind Frustrationswahlen und die machen sich fest am Deutungsdefizit, Erklärungsdefizit, Strategiedefizit der Traditionsparteien und zwar aller Traditionsparteien. Sie müssen ja beim Wahlergebnis auch sehen, dass alle Traditionsparteien verloren haben. Und insofern spricht natürlich einiges dafür, ein schärferes Profil, eine Strategie anzubieten in Sachen Flüchtlingsproblematik. Aber Sie dürfen nicht so naiv sein, zu meinen, dass Sie damit dieses Frustrationspotenzial in der Gesellschaft gleich lahmgelegt hätten. Das macht sich dann an einem anderen Thema fest. Ich darf Sie nur daran erinnern, die AfD begann mit dem Euro-Thema. Also da ist ein Thema nach dem anderen. Die Grundbefindlichkeit, darauf kommt es an. Und die Traditionsparteien erfassen diese Grundbefindlichkeit der Bevölkerung so lange nicht, solange sie nicht ihre überzeugenden Gesamtperspektiven ihrer Politik, ihr Strategiedefizit aushebeln und damit eine Art Orientierungssicherheit auch bieten. Darauf kommt es an. Etwas weniger elegant als Sie hat das auch Horst Seehofer formuliert, wenn er sagt, die Menschen fühlten sich von der Politik weder ernst noch mitgenommen. Wie stellt sich die CSU denn das Ernstnehmen vor? Tatsächlich auch, wie Sie es beschreiben, durch einen Strategiewechsel? Na, also die CSU hat ja zu diesem Grundsatzthema bisher nur ihr Mitgefühl geäußert. Die CSU selbst hat ja dazu noch kein wirklich großes Bild geboten. Also insofern tut sich die CSU damit jetzt etwas leichter, einfach darauf hinzuweisen, man muss das wirklich tun und die Bürger mitnehmen. Aber wie die CSU das nun machen will, steht ja auf einem anderen Blatt. Ne? Also das werden wir ja dann noch gespannt abwarten können, was der CSU dazu noch einfällt. Bisher hat auch die CSU dazu kein gesamtstrategisches Bild vorgelegt. Eine Idee hat Seehofer noch genannt. Er sagt, Merkel, also die Bundeskanzlerin, solle sich stärker auf die Innenpolitik konzentrieren und zum Beispiel ihre geplante Russlandreise verschieben. Hat er damit recht? Nein, sowohl als auch. Wir sind ja inzwischen in einer so internationalisierten politischen Landschaft. Da können Sie nicht sagen, plötzlich da in der internationalen Politik nicht mehr mitmachen, sondern nur über ein paar Dörfer tingeln, weil in dem Moment kann gerade in diesem Element der internationalen Politik etwas passieren, was tief innenpolitischen Einfluss nimmt. Also wir sind ja innenpolitisch tief betroffen von dem, was Russland strategisch in der internationalen Politik tut. Es hängt davon ab, ob wir mehr oder weniger Flüchtlinge bekommen. Und das ist dann wieder schiere Innenpolitik. Also das eine ist so eng mit dem anderen verwoben, dass ein Auseinanderdividieren gar nicht in Frage kommen kann. Der CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat gesagt, die Frage der Kanzlerkandidatur, die habe erstmal Zeit. Jetzt müssten die Forderungen der CSU umgesetzt werden. Und wenn das nicht passiert, könnten Sie sich vorstellen, dass dann die CSU wirklich einen eigenen Wahlkampf macht mit eigenem Kanzlerkandidaten, wie sie es schon mehrfach angedroht hat? Na, also einen eigenen Akzent im Wahlkampf hat die CSU schon häufiger getan. Mhm. Das wäre jetzt nicht die absolute historische Premiere. Mit einem eigenen Kanzlerkandidaten gewissermaßen in Konkurrenz zum CDU-Kandidaten. Das würde beide Unionsparteien beschädigen. Das liegt auf der Hand. Und insofern ist das alles Teil eines rhetorischen Bedrohungshimmels, den Sie da pflegen bis zur Stunde X. Der Politikwissenschaftler Werner Weidenfeld. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch.